Lazarus ist tot, wer hilft in der Not? Zu des Toten Gruft, man nun Jesus ruft. Und der Herr tritt an des Grabes Rand, schaut zum Himmel und streckt aus die Hand. Komm heraus und er lebt. Man trägt ihn davon, einer Witwe Sohn. Eine Sonne scheint, eine Mutter weint. Und der Herr tritt zu der Bahre Rand, nimmt den jungen Mann fest bei der Hand. Stehe auf und er lebt. Sie war noch ein Kind, wie ein Blatt im Wind. Trägt der Tod sie fort, Trauer lässt er dort. Und der Herr tritt an des Bettes Rand, nimmt das tote Mädchen bei der Hand. Stehe auf und es lebt. Ehe die Nacht vergeht, Jesus aufersteht. Und im Osterlicht aller Tod zerbricht. Und er tritt an deines Grabes Rand, nimmt wie einst auch dich dann bei der Hand. Stehe auf und du